Tristai Togis und die Sonne vom Himmel lacht. Wenn du glaubst, du kannst euch reißen, ja, dann war sie ganz genau. Schuld an deiner guten Laune ist doch ganz bestimmt eine Frau. Darum sing mit mir ein Hoch auf die Mädels dieser Welt, denn sie lassen uns im siebten Himmel schweben. Wenn wir sie auch nicht durchschauen, ohne sie wär's halb so schön und so langweilig und leer. Was gibt Schöneres auf Erden, als ein süße kleine Maus? Wirkst du dann auch noch ein Bussal, schaut die Welt gleich anders aus. Ob sie blond, schwarz oder braun sind, ist doch wirklich ganz egal. Frauen sind das Salz des Lebens, ja, die stimmt auf jeden Fall. Darum sing mit mir die Mädels dieser Welt, denn sie lassen uns im siebten Himmel schweben. Wenn wir sie auch nicht durchschauen, ohne sie wär's halb so schön und so langweilig und